Wo wir gerade bei Liebe sind, lassen wir noch dieses Liebesthema ein bisschen länger auf, denn... Das ist besonders interessant, das folgende Lied, für einige der Personen, die gerade über das Internet zugeschaltet sind. Nein, ich dachte mir eher, bitte du bist lieb und du bist Vorsitzende der SV. Ah, nein, noch nicht. Oh, okay, später. Okay, dann kommen wir wieder außerhalb des Liebesthemas. Warum kann ein Bagger nicht schwimmen? Ein Arm. Kommen wir nun zum... Was ist grün und steht am Straßenrand? Prostituierte. Kommen wir nun zum traurigen Teil des Abends. Nach einer jeden Liebesgeschichte kommt auch immer zwangsläufig das. Ich sitze allein in meinem Zimmer, trinke zu viel, mach es nur noch schlimmer. Starre die Wand an, weiß nicht mehr weiter, werde ich wie früher wieder heiter. Ist nicht wieso, weiß nicht warum, wer war schuld, war ich zu dumm. War es die meine oder doch deine, glaube ja nicht, dass ich weine. Nun bist du weg, bist aus meinem Leben. Lies mich nicht noch einmal mit dir reden. Nach all den Jahren war dies fair, die schmerzt schon sehr. Nun bist du weg, ich bin so froh. Freu mich wie ein Kind im Stroh. Denn nun kann ich all dies tun, was dir nie gefiel. Drum hüpf ich nackt durch unsere Wohnung, hüpf ich nackt durch unsere Wohnung, hüpf ich nackt durch unsere Wohnung und will alles, was ich seh. Ja, auch dein Lieblingssofa, ja, auch dein Fressnapf, ja, auch deine Glamour-Zeitschriften, denn ich bin heute nackt.